Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum stationiert sind. In Kleinbonum herrscht gerade große Aufregung. Denn der Präfekt Galliens, Caligula alaba Comgetipus, kommt soeben von der nahen Küste, wo seine Galeere vor Anker liegt, um den Centurio Gracchus Nengetipus zu besuchen. Ave, Präfekt. Es ist eine große Ehre für mich, dich empfangen zu dürfen. Ave, Centurio. Kommen wir gleich zur Sache. Du weißt, ich fahre nach Rom in Urlaub und die Sitte verlangt es, dass ich Cäsar ein schönes Geschenk mitbringe. Ja. Ein originelles und wertvolles Geschenk. Ich hatte schon daran gedacht, ihm ein Andenken aus Paris mitzubringen, vielleicht ein Notizbuch aus Marmor, damit er seine Rendezvous darin einritzen kann. Aber nein, das ist zu ordinär. Und da kam mir eine geniale Idee. Ich werde Cäsar einen dieser unbesiegbaren Gallier mitbringen. Was? Ja. Aber Präfekt, diese unbesiegbaren Gallier haben einen großen Nachteil. Einen Nachteil? So, welchen denn? Eben den, dass sie unbesiegbar sind. Aber das ist es ja, was sie so wertvoll macht. Ja. Besorge mir einen dieser Gallier. Du wirst es nicht bereuen. Es gibt da einen, der ein bisschen harmloser ist als die anderen. Der Barde Trubadix. Er geht oft allein im Wald spazieren, um sich inspirieren zu lassen. Ausgezeichnet! Ja. Den brauche ich. Aber schnell! Ja, schnell. Wie es der Zufall will, verlässt Trubadix auch gerade jenes kleine gallische Dorf. Auf Wiedersehen, Asterix. Ich gehe im Wald spazieren. Wiedersehen, Trubadix. Nein, Trubadix. Geh lieber nicht in den Wald. Deine Fürsorge rührte mich, Obelix. Nicht doch. Ich meine nur, wenn du im Wald singst, vertreibst du die Wildschweine. Pflege! Wildschweine verstehen meine Musik besser als du. Ja, kein Wunder. Du singst ja auch wie eins. Barbaren, Ignoranten, Begüßtige. Zur gleichen Zeit sind im Wald auch einige römische Legionäre unterwegs. Einen Barden fangen, leicht gesagt. Immer bin ich für solche Himmelfahrtskommandos eingeteilt. Das ist ungerecht. Was? Ich höre, was denn? Nur die Deckung! Ach, hier lässt sich durch singen. Oh, Hilfe! Nicht weg! Ich habe geheime Waffen, diese Gallier. Die sollten von der Internationalen Genfer Kommission verboten werden. Ja? Ich habe schon ein Mittel gegen die geheime Waffe des Barden gefunden. Was denn, was denn? Wir werden uns alle die Ohren zustopfen. Die Ohren? Die Ohren? Ja, ja, womit das denn? Petersilie. Hier was? Gibt's überall welche. Petersilie? In den Ohren? Also, das verdrießt mich. Als ob es zur Schlachtbank ginge. Was gibt's denn, aber? Ach, doch nicht so an. Nicht auch in die Nase, du Idiot. Ja. Wir begeben uns jetzt wieder in Deckung. Ja, Deckung. Auf mein Signal laufen wir los und greifen den Barden an. Oh, so, Bolan, Bolan, was soll ich nun singen? Hurwach, tapfere Krieger! Die anderen folgen mir gar nicht. An der einen bewundere. Endlich jemand, der etwas von meiner schönen Musik versteht. Bleibt hier, mein Freund. Ich bringe euch ein Ständchen. Was hat der Rüde? Merci, du Mann. Genug, das ist ja unerträglich. Das ist ein Ständchen. Was ist mit dir? Jetzt habt ihr meinen Befehl nicht gehört, den Druckenberger. Wie bitte? Bald ist Trubadix zu einem handlichen Paket verschnürt und wird nach Kleinbonum transportiert. Das wäre geschafft. Was hast du gesagt? Nimm gefällig die Petersilie aus den Ohren! Doch ein Gallier, der gerade im Wald Bogenschießen übt, hat alles gesehen. Er flitzt nun ins Dorf, um zu berichten, während die Patrouille mit stolz geschwellter Brust in Kleinbonum eintrifft. Auftrag ausgeführt. Wir haben den gallischen Barden unter Einsatz unseres, insbesondere meines Lebens, gefangen. Sehr gut. Sehr gut, ja. Scheint also nicht schwer gewesen zu sein. Tja, aber es steht zu befürchten, dass die anderen sich rächen werden. Hm? Ah ja. Nun gut, nun gut. Hier gibt's für mich nichts mehr zu tun. Bringt meine Sänfte. Der Gefangene und ich werden sofort an Bord einer Galeere nach Rom aufbrechen. Obelix schlägt zu dieser Stunde gerade Hinkelsteine. Obelix, Trubadix ist immer noch nicht auf dem Ball zurück. Eine gute Nachricht, aber er wird sicher bald kommen. Asterix! Asterix! Oh, ich hab's genau gesehen. Die Römer haben Trubadix gefangen. Was für eine lustige Idee von den Römern. Aber warum wollten die ausgerechnet Trubadix? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall können wir diese Beleidigung nicht ungestraft lassen. Asterix läuft schnurstracks zu Majestix, der gerade Äpfel pflückt. Höher! Ihr sollt mich höher heben! Oh, Majestix, Trubadix ist verschwunden. Du willst mich wohl erheitern? Die Römer haben ihn gefangen. Was? Beim Teutatet! Selbst wenn das eine lustige Idee ist, die Römer da hatten. Sowas ist kein Spiel und darf nicht passieren. Wir müssen uns beim Feind Respekt verschaffen. Wir werden einen Rachefeldzug unternehmen. Der Druide soll den Zaubertrank bereiten. Und bald darauf trinken die Gallier den Zaubertrank, der ihnen übermenschliche Kräfte verleiht. Nein, du nicht, Obelix. Ich habe dir schon oft gesagt, dass du den Trank nicht nötig hast. Du bist auch so stark genug. Nicht stark, nie im Leben. Ich bin schwach wie alle. Halt mal den Hinkelstein. Ich habe doch keine Zaubertricks. Ruhe! Der Chef will eine Ansprache halten. Gallierinnen! Wir müssen den Römern eine Lektion erteilen. Beim Teutatef. Und denkt daran, das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Und jetzt los! Also das ist das erste Mal, dass wir Trubadix ein Vergnügen verdanken. Asterix, wollen wir eine Wette machen? Derjenige, der die meisten Legionäre verprügelt hat, gewonnen, ja? Als Beweis sammeln wir ihre Helme. Ja, eine gute Idee. Im römischen Lager Kleinbonum herrscht höchste Alarmbereitschaft. Und denkt daran, Römer, das Einzige, was wir zu fürchten haben, sind die Gallier. Helme auf! Die Gallier. Da. Antreten in drei Reihen. Speere in die Hand. Vorwärts beim Jupiter. Es geht nicht. Die Gallier sind uns im Weg. Ich kämpfe. Ich kämpfe bis zum Ende. Bist du eine Ohrfeige? Alles ist verloren. Ihr gebt mich. Das soll euch eine Lehre sein. Gebt uns unseren Barden zurück und tut das nie wieder. Tja, euer Barde ist nicht mehr hier. Er befindet sich auf einer Schiffsreise an Bord einer Galeere in Richtung Rom. Er ist ein Geschenk für Cäsar. Wie? Hier haben wir nichts mehr verloren. Als Geschenk? Wirklich eine lustige Idee. Lieber Asterix, ich habe die Wette gewonnen. Da kommt sogar noch ein Helm dazu, denn ein Legionär war barhäuptig. Das ist gegen das Gesetz, ohne Uniform in die Schlacht zu gehen. Ich habe Lust, ihn anzuzeigen. Dann ziehen die Gallier ab. Wir haben uns reingelegt. Was, Boss? Zuerst bringt man das Lager in Ordnung. Was soll das hier alles schleifen lassen? Und dass mir niemand niemals nicht mehr von dieser Schlacht redet. Zu dieser Zeit ist die römische Galeere schon auf hoher See. Ich kann es kaum erwarten, Trubadix, dich Cäsar zu schenken. Dein Cäsar verdient es nicht, diesen Römer. Schneller, Rudern! Schneller, Rudern! Hör auf! Diese Unglücklichen schlagen zu lassen, Römer. Bitte meine Festen los. Ich werde ihnen ein Weg finden. Es gibt ihnen Mut. Bitte die los. Danke. Es war einmal eine kleine Galeere, die niemals wohl zu sehen. Oha, oha, oha. Oh, Erbarmen bindet ihn wieder, lieber. Wir möchten lieber die Peitsche. Unmenschlich. Ja, wenn der Gallier ruhig ist, versprechen wir Tüten. Bindet ihn. Nimmt die Bande von Ignoranten. Rohlinge. Ihr werdet euer Leben noch alle auf Galeen. Ich beginne mich in der Tat zu fragen, ob Cäsar den da verdient hat. Im gallischen Dorf berät man, was in der Angelegenheit Trubadix zu tun ist. Armer Trubadix, Gefangener an Bord einer römischen Galeere. Er war so reizend, so gut erzogen. Ja. Er hat niemals mit vollem Mund gesungen. Nie. Schade, dass er nicht mehr gegessen hat. Ja, also Obelix, wir müssen nach Rom gehen, um Trubadix zu befreien. Ich möchte schon. Aber wie kommen wir dahin? Es ist weit. Wir gehen zum Strand und fahren dann per Anhalter mit dem ersten besten Schiff nach Rom. Ja, einverstanden. Ja, hier hast du ein Fläschchen Zaubertrank, Asterix, für alle Fälle. Danke, vielen Dank. Dann kommt die Stunde des Abschieds. Seid vorsichtig! Keine Angst, wenn die in Rom nicht nett zu uns sind, hauen wir ihre Stadt in Klump und Asche. Ja. Asterix. Ja. Wie heißt Wildschwein auf Latein? Singularis porcus. Aber ich weiß nicht, ob die in Rom welche haben. Sieh mal, ein Schiff. Ja. Wir haben Glück. Wir müssen es anhalten. Asterix und Obelix machen zu diesem Zweck das altgallische Zeichen, mit dem man andeutet, dass jemand halten soll. Wichtig dabei ist, dass der Daumen in die Richtung zeigt, in die man möchte. Für Rom jedoch ist die Richtung unwichtig, da ja bekanntlich alle Wege dorthin führen. Übrigens gilt dieses Zeichen auch heute noch, wenn auch selten im Zusammenhang mit der Seefahrt. Das ist eine phönizische Galeere. Die Phönizier sind See- und Handelsleute. Was heißt Singularis Porcus auf Phönizien? Ja, Phönizien. Ich heiße Epidemais. Wollt ihr Glas, Schmuck, Stoffe, Purpur oder Möbel kaufen? Wir wollen nach Rom. Aha, einverstanden. Kommt an Bord. Mit kräftigen Kraulzügen schwimmen Asterix und Obelix zu der phönizischen Handelsgaleere und klettern über die Reling. Die Ruderer, sind das Sklaven? Oh nein, das sind Gesellschafter. Ich habe einen Kontrakt aufgesetzt, den sie unterschrieben haben. Leider ohne ihn richtig zu lesen. Ich bin der Generaldirektor Präsident. Ach, sicher Piraten. Sie könnten uns entführen, uns töten oder noch schlimmer, unsere Ware stehlen. Mein lieber Verwaltungsrat, ich glaube, wir werden uns schlagen müssen. Nicht doch, mein lieber Generaldirektorpräsident. Laut Kontrakt müssen wir rudern. Aber es ist keine Rede davon, dass wir uns auch schlagen müssen. Also mit diesen Schwätzern können wir nicht rechnen. Wir werden die Arbeit allein machen müssen, Obelix. Umso besser. Dann haben wir mehr Platz. Sieh mal. Die Piraten steuern direkt auf uns zu. Die Armen. Sie tragen Helme. Wir können wieder eine Wette abschließen, wie bei den Legionären. Ja, Moment. So, das startet mich. Jetzt können sie kommen, die Piraten. Da zum Hintern! Auf geht's, Obelix! Oh ja! Oh ja! Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich mich auf einem Schiff schlage. Übrig, als zu den Phöniziern zurückzukehren. Ich dachte, dass es auf diesen Galeeren wesentlich größere Mannschaften gibt. Schade. Ihr habt das gerettet, was uns am teuersten ist. Unsere Ladung. Ganz unter uns, das ging auf Leben und Tod. Eigentlich wollte ich euch ja im nächsten Hafen als Sklaven verkaufen, aber jetzt bringe ich euch nach Rom, wie versprochen. Sehr großzügig, danke. Inzwischen hat der Präfekt Alava Comgetibus eine Audienz bei Cäsar. Avi Cäsar! Seht, o Cäsar, dies ist mein Geschenk. Ein gallischer Barde vom Stamm der Unbesiegbaren aus dem Bezirk von Klein Bono. Man preist mich an wie ein Souvenir. Als wäre ich eine ordinär bemalte Muschel. Kannst du lange warten, bis ich für dich singe? Cäsar dankt für das originelle Geschenk und der Präfekt kann sich zurückziehen. Ave Cäsar! Ave Cäsar! Und Cäsar ordnet an, einen Gladiatoren aus diesem Barden zu machen. Wenig später legt die phönizische Galeere in der Nähe von Rom an. Wir bleiben für einige Zeit hier, um zu handeln. Wenn ihr bis dahin euren Auftrag erledigt habt, nehmen wir euch wieder mit nach Gallien. Danke, Epidemais. Nach einigen Stunden Fußmarsch kommen die Freunde nach Rom. Mein Teutates, ist das alles riesig hier. Sollen wir das Rennspiel nochmal machen? Mit all den Römern gibt's bestimmt eine tolle Schlacht. Nein. Wir müssen uns nach Trubadix erkundigen. Sieh mal da drüben, du. Da drüben, das ist ein gallisches Restaurant. Also da, ich glaube, da finden wir sicher Landsleute. Und Wildschweine. Ja. Seid gegrüßt. Legt euch an diesen Tisch nieder. Ich komme gleich. Sehr bequem. Was kann ich für euch tun? Wir sind Gallier. Nun, Landsleute. Ich heiße Bleinkontrix und bin schon seit langer Zeit hier ansässig. Spare tüchtig und dann werde ich ein römisches Restaurant in Paris eröffnen. Oh, wie schön. Also, wir suchen einen Freund, einen Barden, der Cäsar zum Geschenk gemacht wurde. Der ist weg, ohne ein Wort zu sagen. Er bringt Wildschweine. Kommt heute Abend zu mir. Ich habe meine Adresse in eines der Wildschweine gesteckt. Ach so, deshalb hatte ich so schwer zu kauen. Gut, dann bring noch mal deine Adresse in einem anderen Wildschwein. Kurz darauf wandeln Asterix und Obelix durch die imposanten, gepflasterten Straßen Roms. Also gut, dann treffen wir uns heute Abend mit Plaintcontrix. Und was machen wir bis dahin? Zurückgehen und noch ein Wildschwein essen. Nein. Ein Bad. Ich habe schon oft von den Dings gehört. Von den römischen Bädern habe ich schon oft gehört. Also komm, vorwärts. Wir nehmen ein Bad. Ja, bitte im Apoditeria Uzi. Aha. Der meint sicher Garderobe. Ein frisches Handtuch können sich die beiden leihen. Tretet ein, Edelherren. Hier geht es zur Grotte. Meint er uns? Recht kühl, so oben ohne. Ich hoffe, wir bekommen keine Schnupfen. Heiß ist es hier. Ich frage mich, ob man nicht ein Fenster aufmachen könnte. Sieh mal, Caius Optus. Du bist doch immer auf der Suche nach Gladiatoren. Was hältst du von den beiden da? Interessant. Besonders den Dicken. Komm, gehen wir mal da rein. Vielleicht ist es da ein bisschen kühler. Das mit dem Bad war wirklich eine ulkige Idee. Beim Teutertest. Er hat beim Teutertest gesagt. Das sind Gallier. Wir sind zwar hart gesotten, aber diese Hitze geht zu weit. Ihr scheint Fremde zu sein. Ja. Ich zeige euch gerne die Bäder. Ich bin nämlich Stammgast und komme oft zum Schwitzen. Ihr müsst jetzt ins Frigidarium und im Eiswasser tauchen. Eiswasser? Hinein! Wo ist denn das Wasser geblieben? Naja, das ist rausgekommen, als du reingesprungen bist. Es ist kein Platz für euch beide drin. Und jetzt ist es üblich, sich massieren zu lassen. Masseur! Hey, loslassen! Ihr habt kein Recht, meine Masseure zusammenzuschlagen. Was für ein Reitenbett in dieser Saison. Aber der hat doch angefangen! Geht woanders baden. Ich glaube, es ist sowieso Zeit für unser Rendezvous. Auf dem Weg zu Plaintcontrix Haus werden die beiden verfolgt. Die beiden muss ich haben. Ich hole Hilfe. Hier muss es sein. So ein Haus nennt man Insula. Da drinnen wohnen die Leute übereinander. Spinnen die Römer. Kleintkontrix wohnt im ersten Stock. Die Spinnen die Römer. Ja, nun, red nicht so viel, klopf lieber an. Na gut. Klopfen, hab ich gesagt, nicht einschlagen. Schau nicht so, du weißt genau, dass Klopfen und Einschlagen für mich dasselbe ist. Was soll denn das? Bei Plaintkontrix, ist das hier? Nein, gegenüber. Ich klopfe mal. Du nix! Dass du mir keine Tür mehr anrührst. Und meine Tür? Ihr glaubt wohl, dass die so bleiben soll, was? Etwas mehr Ruhe, wenn ich bitten darf. Man will schließlich strafen beim Jupiter. Herein! So eine Frechheit. Sehr hübsch bei euch. Da spielt ihr doch die ganze Nacht auf der Leier. Und das Wasser muss man auch noch vom Aquädukt holen. Aber zur Sache, ich habe tatsächlich von eurem Baten gehört. Und es scheint so, als werde er in einigen Tagen bei dem nächsten Zirkus spielenden Löwen vorgeworfen. Wir werden ihn befreien. Unmöglich. Der Barde ist bereits in einer Zelle des Zirkus eingeschlossen. Und da kommt keiner raus. Aber es gibt etwas viel Ernsteres. Deshalb möchte ich euch einen guten Rat geben. Na also, mach's denn. Ihr seid ohne Zweifel die unbesiegbaren Gallier. Eben. Wie der Barde auch. Ja. Ihr müsst aus Rom fliehen. Gaius Optus, der Trainer der Gladiatoren, sucht Männer für die Zirkusspiele. Und die unbesiegbaren Gallier sind besonders begehrt. Egal. Wir werden den Barden befreien. Und ihr übrigens habt Dank für eure Gastfreundschaft. Obelix, komm. Selbstverständlich bin ich eine große Dame. Wisst ihr, was sie euch gleich erzählen wird, die große Dame? Wenn ihr nicht endlich still seid, hole ich die Polizei. Die Spinnenräuber. Wo sind sie? Man will uns angreifen. Schick. Ich habe ein neues Recht. Bauen Sie nicht, sondern nicht zünden. Gut, halt, das reicht. Man kann ja sein eigenes Gestalten. Ja, jetzt brauchen wir nur noch eine Unterkunft für die Nacht. Und gegenüber dem Zirkus ist ein Gasthaus. Ob wir wohl zu dieser Zeit aufmachen? Ich klopfe. Tatsächlich ist noch jemand wach. Das macht 20 Sesterzen pro Nacht und 40 Sesterzen für die Tür. Zur gleichen Zeit kehren die Gladiatoren von ihrem erfolglosen Überfallkommando zurück. Na und? Habt ihr sie? Nein, oh Herr. Sie wollten nicht mitkommen. Ich muss die Kerle haben. Alles, was Beine hat, mache sich auf dieselben. Guten Morgen, Asterix. Gut geschlafen. Danke, Obelix. Jetzt werden wir ein kleines Frühstück einnehmen. Chef, habt ihr keine Petersilie? Petersilie? Wozu denn? Um sie in die Ohren zu stopfen. Ich habe einen Gefangenen, der singt immer zu. Es ist schrecklich. Das ist Trubadix. Wir müssen die Wache ausfragen, aber ohne Verdacht zu erregen. Genau. Wo ist denn Trubadix eingesperrt? Obelix! Zelle 18, erstes Untergeschoss. Aber das ist ein Geheimnis. Ja, bitte. Also gut, dann auf zum Zirkus. So, ich werde erstmal einen Schluck Zaubertrank nehmen. Und jetzt kommt mein Plan. Achtung, also, pass auf, wir machen es so. Wir schlagen alles kurz und klein, bis wir Trubadix gefunden haben. Und dann, Obelix, verstehst du, dann nichts wie weg. Sehr schlau, dein Plan. Halt! Hier darf ich! Zurück! Hier ist ein Durchgang! Was? Die Wette um die Helme gilt doch noch immer, oder? Von mir aus. 13, 14, 15, 16, 17 gibt's nichts, eine Ungeduld. 18, hier, 18. Aber die Zelle ist leer! Zelle 18 ist leer! Hey! Was macht ihr denn da, ihr zwei? Wo ist der Barde? Untergeschossen. Man konnte seine Stimme nicht mehr ertragen. Alarm! Alarm! Los, hier entlang. Wir können uns nicht mit dem gesamten römischen Heer durch die Gegend prügeln. Hier darf keiner... Was? Asterix und Obelix laufen auf direktem Weg zu ihrem Freund Plaincontrix. Ich habe euch gewarnt. Die einzigen, die in den Zirkus dürfen, sind die Sträflinge, die Löwen und die Gladiatoren. Natürlich ist Gaius Optus inzwischen von der versuchten Befreiung des Barden unterrichtet worden. Durchstreift die Stadt in Dreiergruppen. Ich will die beiden Gallier haben. Unter allen Umständen. So lauern fast hinter jeder Straßenecke Schlägertrupps unseren Freunden auf. Sind Sie vorwärts? Schade, was uns Plaincontrix da erzählt hat. Nur Sträflinge, Löwen und Gladiatoren dürfen in den Zirkus. Sollen wir uns als Löwen verkleiden? Ach du bist doch viel zu dick für einen Löwen. Wenn ich das geahnt hätte. Da sind sie! Wir müssen endlich unsere Garten befreien. Ja. Was geht hier vor? Ah, die Gallier. Folgt uns. Widerstand ist zwecklos. Wir sind 7-2. Obelix, ich habe eine Idee. Wir werden Gladiatoren. Nein, aber wie macht man das? Wir könnten ja den Römer fragen, den wir gestern im Bad trafen. Gute Idee. Da vorne ist das Bad. Ja, gehen wir hin. Seid ihr schon wieder da, ihr beiden? Ich habe euch doch gesagt, dass... Zieht gefälligst eure Sandalen aus, wenn ihr baden wollt. Hoffentlich ist der Römer da. Er hat ja behauptet, er sei Stammgast. Und die Römer, die sind ja so sauber, die baden ja jeden Tag. Ich bin die Römer. Da ist er ja. Hier ist es immer so heiß. Warum machen die bloß kein Fenster auf? Die Gallier. Man hat sie also nicht erwischt. Sie werden sich rächen wollen. Hört zu, ich kann euch alles erklären. Ja, das trifft sich sehr gut. Also bitte, dann sag uns mal, wie wird man Gladiator in Rom? Gladiator. Ihr hättet es nicht besser treffen können. Ich bin Gaius Optus, der wichtigste Trainer der Gladiatoren. Du bist ja, das ist sehr gut, sehr gut. Also gut, trainiere uns. Kommt mit. Freiwillig in dieses Becken gestiegen bin. Das ist noch und nicht ein Grund. Und gerade ja, das ist sehr freundlich. Könnte es nicht eine große Erfrischung sein? In seinem Haus bewirtet Gaius Optus die Freunde fürstlich. Probiert das hier. Diese Pasteten sind nach einem völlig neuen Rezept angefertigt und kosten ein Vermögen. Ja. Nachtigallenzungen aus Nordgallien, Kaviar aus dem Innern des Barbarenlandes, sowie Grappen, Zahnfleisch aus der Mongolei. Nun, wie findet ihr es? Salzig, Mann. Wie? Nun gut. Genug gescherzt beim Jupiter. Unterschreibt den Kontrakt hier bitte. So recht? Ja, in Ordnung. Steht auf. Triceradius, hier sind die beiden neuen Gladiatoren. Trainiere sie für den Zirkus, dass es kracht. Und wie es krachen wird. Sag mal, war das die ganze Erfrischung? Kommt jetzt! Salzig. Die wissen nicht, was gut ist, diese Barbaren. Bring mir die Wurstpellenmarmelade. In der Kaserne für die Gladiatoren beginnt Briseradius sofort mit dem Training. Ich werde aus euch zwei Kampfmaschinen machen, zum Vergnügen der Zirkusbesucher, zwei stramme Kerle. Mir stehen bereits die Haare stramm. Ein guter Anfang. Sei still. Soll man die nur lachen? Los, Dicker. Versuch mich zu tragen. Darf ich? Da ausweichen ist alles. Wieder daneben. Asterix, sag ihm, ihr sollt steh stehen. So, und jetzt bin ich dran. Seht ihr? Ich wage nicht dauern. So, Kleiner. Jetzt versuch du mich. Siehst du, Obelix? Man muss nur schneller sein. Das kommt von den Bädern. Die haben mich geschwächt. Euch behalte ich im Auge, Gallier. So, Dicker. Aus dir mache ich einen Retiarius. Was ist denn das? Du bekommst für das Training einen Dreizack und ein Netz. Darin musst du deinen Gegner einwickeln. Und ihr habt keinen Dreizack? Na, ich trainiere ja nicht. Also los jetzt. Macht ihr. Nicht die Sachen wegwerfen. Und jetzt ins Netz wickeln. So fange ich Fische. Ich kündige den Job. Keine Minute bleibe ich länger. Sieh da, Miseradius am Boden. Welche Freude. Er hat seinen Meister gefunden. Hört mal alle zu. Ich kenne da ein Spielchen. Ich stelle Fragen. Ihr antwortet aber... Ihr dürft nicht nein, ja, schwarz oder weiß sagen. Also nochmal, ihr dürft nicht nein, nicht ja, nicht schwarz oder weiß sagen. Wer es tut, hat verloren. Oh ja, oh ja, oh ja. Du hast verloren. Nein. Du hast nochmal verloren. Das ist ungerecht. Ich schmolle jetzt. Was macht ihr denn hier? Wir spielen ein hübsches Spiel. Macht ihr mit? Nein. Er hat verloren. Er hat verloren. Ich bezahle euch nicht für solche Spiele. Ja, dann machen wir eben Silbenrätsel. Beginnt sofort wieder mit dem Training. Ich muss zu Cäsar. Wie wär's, Obelix? Machen wir einen kleinen Stadtbummel? Das ist eine schicke Idee. Halt, Gladiatoren! Ihr habt nicht das Recht, die Kaserne zu verlassen. Hör doch mal mit dem Helmspiel auf, Obelix. Das wird ja langsam lächerlich. Zur gleichen Zeit ist Gaius Optus bei Cäsar. Das, O Cäsar, ist das Programm für die Zirkusspiele. Die Tafeln werden zurzeit in ganz Rom aufgehängt. Wenn die Leute mit den Spielen zufrieden sind, gibt es Sesterzen. Wenn nicht, werfe ich dich den Löwen vor. Und pass auf, dass die Gallier nicht ausreißen. Sie sind schließlich die Stars des Programms. Die sind in Sicherheit, O Cäsar. Dann geh jetzt. Ave, Cäsar. Jetzt kann ich mir endlich den kleinen Ausdruck von der gelben Sperre leisten. Aber das ist doch der gute alte Gaius Optus. Aber ja doch. Was für ein Zufall. Wie? Ihr lauft hier frei herum? Wir haben uns ein wenig die Stadt angesehen. Sehr hübsch, ja. Wirklich sehr hübsch. Und nun ladet uns doch zu euch zum Essen ein. Das wäre, also ich möchte sagen, das wäre so, also ein krönender Abschluss des kleinen Ausfluges. Aber serviert uns nicht wieder solche Schweinereien wie neulich. Nur Wildschwein. Machen wir gute Miene zum bösen Spiel. Hauptsache, ich behalte die beiden im Auge. Die Mahlzeit verläuft ausgesprochen fröhlich für jedermann. Das heißt, beinahe für jedermann. Geduld, Geduld. Den vergeht noch das Lachen in der Arena. Also, eins muss man den Römern ja lassen. Sie sind gute Gastgeber, sind sie. Sie sind gute Gastgeber, nicht wahr, Obelix? Ist wahr, ja. Auch in den folgenden Tagen geht das Training der Gladiatoren im Zirkus mit unverminderter Härte weiter. Mein erstes frisst die Kuh. Der zweite ist mein Großvater. Das dritte kommt aus der Trompete. Und Cäsar liebt alles. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist aber schwer. Das sag es. Sag's schon. Das ist Kleopatra. Schon wieder diese idiotischen Spielchen. Das wird ein schöner Kampf. Die Spiele beginnen morgen. Für euch unfähigen Haufen wird das die letzte Nacht im Zirkus. Wir haben keine Lust mehr, uns zu schlagen, Asterix. Keine Sorge. Ich verspreche euch, dass wir euer Leben nicht aufs Spiel setzen werden. Dann werden Asterix und Obelix mit den anderen Gladiatoren für die Nacht eingesperrt. Mit einiger Überredungskunst bringt Obelix die Wache dazu, die beiden zu Trubadix zu führen. Mach auf, Cygepus. Ich bin's, Rictus. Komisch. Er antwortet nicht. Lass mich mal. Wie bitte? Oh, Verzeihung, ich hatte Petersilien in den Ohren. Oh, mein Hinkelstein. Jetzt fängt er schon wieder an. Ich kann nicht mehr. Trubatix. Asterix. Obelix. Welch guter Wind weht euch hierher? Wir wollen dich retten. Diese Römer jagen mir keine Angst an. Aber ich bin froh, euch zu sehen. Wir haben den Gladiatoren versprochen, ihnen zu helfen. Aber nach den Spielen reisen wir gleich nach Gallien. Ich bin gespannt auf diese Spiele, von denen ich schon so viel gehört habe. Noch was, Trubatix. Warte mit deiner Singerei bitte, bis wir ein Stückchen weg sind. Was? Ignoranten! Wilde Barbaren, ich trink den Wein nicht gern allein. Erbarmen, stimmt dir alles, was du willst, aber hör mit dem Geschrei auf. Bitte. Und dann kommt der große Tag. Das Volk strömt in den Zirkus. Trompeten verkünden die Ankunft Caesars. Das Volk applaudiert dem Diktator. Natürlich. Das geht nicht nur mit diesem Taugenichts. Das ist außergewöhnlich, Ulzius. Ich hoffe es für dich, Gaius Optus. Wenn nicht, bist du dran. Die Spiele mögen beginnen. Hinter den Kulissen spitzen sich die Ereignisse zu. Warum ist er nicht in seinem Wagen? Er hat von dem billigen Reklamewein getrunken, den sie draußen ausschenken. Regt euch nicht auf. Wir helfen aus. Die Gallier! Ihr solltet doch mit den anderen zusammen eingesperrt bleiben. Ein Skandal! Wir wollen das Schauspiel auch sehen. Euch fehlt wohl ein Wagenlenker. Obelix, kommt. Wir übernehmen das. Kommt, Obelix, kommt. Oh ja. Oh ja. Also ich lenke und du räumst alle aus dem Weg, die uns zu nahe kommen. Es geht los! Der eine da vorne, der lässt uns nicht los. Bei Merkur, wenn die beiden mir zu nahe kommen, sollen sie meine Peitsche spüren. Nein, lass mich das machen. Das ist Bullshit. Ich wechsle mal eben die Wagen, Freunde. Gut. So. Jetzt. Bremsen wie ein Bestes. Loslassen, aber sofort! Kannst du loslassen, Obelix? Ich habe gewonnen! Gut. Das war zu viel, aber nicht zu viel davon. Oh Mann, jetzt kommt ein Mann, der von den Löwen gefressen wird. Es ist Trubadix, der ganz allein den nächsten Programmteil bestreiten soll. Wir bleiben hier, damit wir sofort eingreifen können. Ich werde für alle Fälle noch einen Schluck Zaubertrank nehmen. Habt keine Angst, alles wird gut gehen. Ich habe nur ein bisschen Lampenfieber vor meinem Auftritt. Ja, wie geht's, Julius? Lass die Löwen los! Bedingt, Cäsar. Die Löwen schaffen die Menschen. Seit Wochen wurden sie nur mit Würde. Dein ist nun zu Ende. Pass auf, die Löwen wollen zurück. Als Maulgallier. Ich werde singen, Bande von Barbaren. Es ist das erste Mal, dass ich vor einem so großen Publikum singe. Diese Chance lasse ich mir doch nicht entgehen. Los, singen wir alle. Bumbe, lumbe, bumbe, tere. Ich glaube, ich traue meinen Augen. Jetzt wird's aber wirklich ernst. Jetzt kommt die Gladiatoren. Das bedeutet Blut, Kampf zum Tod. Glaubst du? Das hoffe ich für dich. Wenn nicht... Kommt in die Arena, aber lasst mich reden. Hört ihr? Ist schon... Nach dir. Hallo, alter Julius. Nein, also höflich sind sie wirklich nicht. Lass den Kampf beginnen. Moment mal. Die Gladiatoren wollen statt des langweiligen Löwenspielchens mal etwas Neues machen. Das gefällt sicher auch den Zuschauern. Werft die Waffen weg und setzt euch im Kreis hin. Das fängt ja gut an. Der Kleine hier in der Mitte stellt Fragen, die anderen müssen antworten. Aber sie müssen antworten, ohne Ja, Nein, Weiß oder Schwarz zu sagen. Also wer es trotzdem tut, der scheidet aus. Der Traker da. Ja, der. Welche Farbe hat der Sand in der Arena? Er ist gelb. Ah, du hast Weiß gesagt. Aber nein, nein, ich hab nicht Weiß gesagt. Ah, du hast verloren. Du hast verloren, du musst raus. Pardon, ich habe das Recht, mir von Cäsar Gnade auszubitten. Du wagst es, mich zum Narren zu halten. Im größten Zirkus der Welt mit 250.000 Zuschauern und Julius Cäsar unter ihnen? Sind wir etwa hier, um diese Idiotenspiele zu sehen? Ihr sollt endlich kämpfen! Römer, du willst den Kampf, du sollst ihn haben. Schick uns deine Krieger. Mein Freund Obelix und ich werden uns um sie kümmern, aber lass die armen Teufel von Gladiatoren in Ruhe. Ah, Gallier! Du wirst dich doch nicht über mich lustig machen, aber es sei. Schick deine Kohorte meiner besten Legionäre. Geht jetzt, spielt hinter den Kulissen weiter. Ich muss da nicht raus, oder? Ach, ich trinke den Rest vom Zaubertrank. Wollen wir das Hähnchenspiel machen? Na, wird's bald, oder sollen wir die Kerle holen? Schick, da sind sie. Ohne Waffen, wir lange Spaß daran haben. Ich will, dass die Gallier mit bloßen Fäusten erledigt werden. Ich protestiere, das wird ein ungleicher Kampf. Sie haben keine Waffen. Ich hab schon angefangen. 28. Ich werde euch mit einem Mädchen Mut machen. Nein! Das Volk. Haltet ein! Gallier, ihr seid Helden! Ich kenne mich da aus! Ich erkläre euch zu Siegern und erfülle euch jeden Wunsch, denn Cäsar ist großzügig. Es lebe Cäsar! Wach auf, Kubadix! Du bist gerettet! Ich bitte dich, unseren Wagen wieder freizugeben und uns nach Gallien zurückkehren zu lassen. Und außerdem bitte ich dich, gib die Gladiatoren frei, damit die grausigen Spiele aufhören. Genehmigt, o Gallier! Verbindlichsten Dank. Komm, Obelix, gehen wir. Schon? Mein Schädel. Was ist geschehen? Etwas, das dir nochmal geschieht, wenn du zu singen wagst, bevor wir wieder in Gallien sind. Keine Angst. Vor Ignoranten und ähnlichen Leuten werde ich nicht mehr singen. Kein Interesse. Im Hafen liegt tatsächlich noch die phönizische Handelsgaläre des Epidemais. Und so können unsere Freunde gleich die Heimreise antreten. Das Fest, mit dem die Rückkehr der Helden im gallischen Dorf gefeiert wird, ist prachtvoll. Das Wildschwein kommt auch zu mir. Nun ist erst mal die anderen drei. Und wäre Trubadix nicht das Opfer einer technischen Panne geworden, so hätte er sicher gesungen.